Wo bin ich? Sie kommt zu sich. Das gibt ein böses Erwachen. Ob sie sich an irgendwas erinnert? Wir werden sehen. Was? Nicht sprechen. Wie viele Finger sehen Sie? Ich... Was? Drei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Folgen Sie bitte dem Strahl der Taschenlampe. Pupillenreflexdiagnose. Die ist vom Fach. Entspannen Sie sich. Bleiben Sie liegen. Wer sind Sie? Wo bin ich? Sie sind in Sicherheit. Machen Sie sich keine Gedanken. Hans, kannst du bitte mal ein Glas Wasser holen? Danke. Ich kenne Sie nicht. Cooper! Nehmen Sie erst mal einen Schluck. Sie sind auf der Krankenstation. Krankenstation? Wo? Wir müssen hier weg. Wo ist Professor Klein? Karl! Oh Gott! Marie, kannst du mal dieses nervtötende Gerät abstellen? Danke. Wie heißen Sie? Können Sie sich an irgendetwas erinnern? Erinnern? Ich war noch nie auf Sylt. Sylt? Dort soll es in dieser Jahreszeit sehr idyllisch sein. Kaum noch Touristen. Sylt. Nebel. Na dann. Sprit. Der Sprit ist alle. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Wir stürzen ab. Die Infektion 2. Die Insel von Robert Weber. Regie Annette Kurt. Wir konnten leider nur noch Sie retten. Der Pilot. Karl? Es tut mir leid. Wie lange war ich bewusstlos? 7 Tage. 7 Tage? Oh Gott. Bin ich auf Sylt? Wieso zum Teufel will eigentlich jeder nach Sylt? Hier ist es doch auch schön. Helgoland. Sie sind auf Helgoland. Ihr Pilot... Karl. ...muss sich im Nebel verflogen haben. Könnten Sie uns jetzt bitte sagen, wer Sie sind? Woher kommen Sie? Hans... Bitte. Mein Name ist Claudia Hölscher. Ich war Ärztin am Uniklinikum Köln. Dr. Hölscher. Sie hat den Ausbruch der Seuche miterlebt. Sie war da. Und sie hat überlebt. Erstaunlich. Absolut erstaunlich. Das stützt meine These. Seht euch das Kinn an. Das Verhältnis zur Nase... In Verbindung mit der Kopfform. Hören Sie auf, über mich zu reden, als wenn ich nicht da wäre. Wer sind Sie überhaupt? Verzeihung, wie unhöflich. Das hier ist Hans, meine rechte Hand. Angenehm. Marie, sie ist hier für die Sicherheit zuständig. Hallo. Und mein Name ist Olaf. Wir duzen uns hier alle seit dem Tag Null. Das ist weniger förmlich und stärkt die persönlichen Bindungen. Und Sie sind Arzt? Ja. Aber auch Künstler. Ich bin Schönheitschirurg. Die anderen Ärzte, die wir hier auf der Insel hatten, die sind leider... Der Seuche zum Opfer gefallen. Schönheitschirurg? Das mag dir alles etwas merkwürdig vorkommen, aber glaub mir, Claudia, die Lage hat sich seit deinem Absturz verschlechtert. Gravierend verschlechtert. Als Köln abgeriegelt wurde, war es längst zu spät. Experten gehen davon aus, dass das Virus an mehreren Orten gleichzeitig ausgebrochen ist. Eine weltweite Epidemie. Kein Land ist davon verschont geblieben. Zumindest nach unseren letzten Informationen. Und die sind 3 Tage alt. Auf einen weltweiten Massenanfall von Infizierten war man nur unzureichend vorbereitet. Unzureichend ist gut. Ich glaube, du brauchst das nicht zu beschönigen. Wenn sie den Ausbruch in Köln erlebt hat, weiß sie Bescheid. Die Wirte waren noch das kleinste Problem. Wirte? Wir nennen sie Wirte. Das klingt etwas weniger theatralisch als Zombies. Nicht das Z-Wort verwenden. So werden sie allerdings auch genannt. Zombies. Du weißt schon. Ja. Aber tatsächlich sind sie Wirte eines Virus, das den Organismus eines Menschen für die bestmögliche Verbreitung dieses Virus verändert. Neu daran ist, dass der Wirt tot ist. Die Menschen sterben an dem Virus. Und sie kehren durch dieses Virus zurück. Die Toten töten die Lebenden und die Lebenden sich gegenseitig. Das ist das, was ich gesehen habe. Und das, was du in Köln gesehen hast, ist überall passiert. Unsere ach so großartige Zivilisation hat sich komplett verabschiedet. Alles ist zusammengebrochen. Staatliche Organisationen, Lebensmittelversorgung, Infrastruktur. Nichts mehr da. Überall auf dem Planeten herrscht das komplette Chaos. Der Virus hat uns zurück in die Steinzeit katapultiert. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten zurück auf die Erde. Hans, du machst dir ja Angst. Jetzt ruhst du dich erst einmal aus und kommst wieder zu Kräften. Danach werden wir dich ein wenig herumführen und dir alles zeigen. Was ist das? Nur ein leichtes Beruhigungsmittel. Schlaf jetzt, mein Kind. Schlafe. Unsere Position ist 54 Grad, 14 Minuten Nord, 7 Grad, 55 Minuten Ost. Wir rufen Küstenfunkstelle Helgoland. Ist dort noch jemand? Küstenfunkstelle Helgoland, bitte kommen. Dies ist ein Notruf. Wie lange rufen die uns schon? Küstenfunkstelle seit Helgoland, etwa 10 Minuten. Bitte kommen. Was soll ich machen? Hier ist die Gorch Fock. Antworten, was sonst? Hallo Gorch Fock hier, Küstenfunkstelle Helgoland. Küstenfunkstelle Helgoland, was ist Ihr Problem? Over. Gott sei Dank. Wir dachten schon, ihr seid alle ausgeflogen. Hören Sie, wir müssen dringend anlanden. Die Gorch Fock hat schwere Schlagseite und der Sturm gibt uns den Rest. Wir stehen kurz vorm Absaufen und wir können Ihren gottverdammten Leuchtturm nicht sehen. Over. Ja, wir haben ein Problem mit der Energieversorgung. Die Leitung vom Festland ist wohl beschädigt und wir haben keinen Treibstoff für die Generatoren. Wie können wir Ihnen helfen? Over. Sie müssen uns irgendwie in den Hafen lotsen. Lassen Sie sich irgendwas einfallen, verdammt nochmal. Sag ihm, wie viele Leute an Bord sind und was sie geladen haben. Gorch Fock, wie viele Personen befinden sich bei Ihnen an Bord? Haben Sie etwas geladen, das uns von Nutzen sein könnte? Over. Von Nutzen? Was soll das heißen? Hans, lass mich mal. Hören Sie, wir haben auf Helgoland nur äußerst begrenzte Ressourcen und können uns kaum selbst ernähren. Daher ist es von äußerster Bedeutung, ob Sie für Ihre eigenen Leute auch ausreichend Proviant geladen haben. Mit wem spreche ich? Sie sprechen mit dem Bürgermeister. Und mit wem spreche ich? Leutnant Thomsen, 1-0 der Gorch-Bock. Hören Sie zu, Sie Saftarsch. Wir haben da nicht vor, auf Ihrer bekackten Insel zu bleiben. Wir wollen den Sturm abwarten, die Schäden am Schiff reparieren und dann machen wir uns wieder vom Acker. Over. Dennoch müssen wir wissen, mit wie vielen Leuten wir es zu tun haben. Es befinden sich 78 Mann Stammbesatzung an Bord. Außerdem noch an die 100 Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben. Frauen, Kinder, wir haben Proviant für etwa 3 Monate geladen und können uns selbst versorgen. Reicht Ihnen das? Sind Sie bewaffnet? Ja, ein paar Sturmgewehre und Pistolen für die Wachmannschaften. Gegen Angriffe von Piraten zur Selbstverteidigung. Hören Sie zu. Wir werden einige Leuchtfeuer für Sie errichten, damit Sie sich orientieren können. 2 am Hafen, 1 am Turm. Dafür brauchen wir etwa eine halbe Stunde. Halten Sie so lange noch durch? Na, endlich kommen wir ein Stück weiter. Ja, das schaffen wir. Du mir leid, dass ich etwas ausfallend geworden bin. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Leutnant Thomsen. Wir leben in schlimmen Zeiten, da geht das Taktgefühl schon mal verloren. Halten Sie Ihre Position. Wir machen so schnell es geht. Sobald Sie die Feuer sehen, können Sie einlaufen. Delta Romeo Alpha X-Ray, die Besatzung der Gorch Fock dankt Ihnen. Out. Du willst dir doch nicht etwa an Land lassen? Natürlich nicht. Wir machen das wie in den guten alten Zeiten. Kuckuck, wie geht es uns? Danke, schon besser. So. Was ist das? Mittagessen. Frisch gekocht. Ich dachte mir, nach einer Woche intravenöser Ernährung und den ständigen Dosensuppen die letzten Tage, kannst du mal was Richtiges vertragen. Fleisch? Ich bin Vegetarier. Frisches Gemüse gibt's hier nur an hohen Feiertagen. Hier wächst nicht viel, nur Klippenkohl. Außerdem ist es November. Also, wenn du in der Zwischenzeit nicht verhungern willst, würde ich dir raten, deine Ernährungsweise nochmal zu überdenken. Ich habe schon ewig kein Fleisch mehr gegessen. Ich habe was gegen Massentierhaltung. Ist eine Bio-Robbe. Glutenfrei. Ihr schlachtet die Robben? Das ist ja abartig. Das Meer gibt ansonsten nicht genug her. Scheiß Überfischung. Von den paar Taschen, Krebsen, Dorschen und Makrelen, die wir jeden Tag rausziehen, wären wir nicht satt. Und irgendwann kann man den Fisch auch nicht mehr sehen. Bleiben nur noch Robben, ein paar Wildkaninchen und was das Meer so an Land spült. Immerhin scheinen die Viecher sich nicht anzustecken. Im Moment warten wir darauf, dass die Vögel, die hier überwintern, in unsere Netze gehen. Aber so richtig satt macht so ein Spatz oder so ein Rotkehlchen ja auch nicht. Muss man schon mehrere am Spieß braten. Isst du das noch? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Ach, dann nehme ich das. Das Leben ist kein Ponyhof, Süße. Naja, wirst dich schon noch einleben. Das Ende der Gorch Fock. Zerschellt an der Küste von Helgoland. Was machen wir mit den Leichen? Wir können sie ja schlecht am Strand liegen lassen. Wir bringen sie mit dem Boot raus und werfen sie zurück ins Meer. Da, wo die Strömung sie raustreibt. Hier lebt noch einer. Soll ich den abknallen? Nein. Ich denke, wir sollten ihn zuerst verhören. Kannst du ihn tragen, Hans? Die halbe Portion? Gut. Marie, gib den Jungs vom Biologischen Institut Bescheid. Sobald der Sturm nachlässt, sollen die Taucher die Ladung vom Wrack bergen. Das wird dir nicht gefallen. Du kannst sie ja fragen, ob sie lieber ins Loch wollen. Passen dir die Sachen? Es ist sicher nicht der modische Schick, den du aus Köln gewohnt bist. Die Kleidung hier auf Helgoland entspricht eher funktionalen Ansprüchen. So, lass dich mal ansehen. Einen schönen Menschen kann eben nichts entstellen. Mein Aussehen ist gerade meine geringste Sorge. Haben Sie Fernsehen, Radio, Internet? Ich muss wissen, was draußen los ist. Bleiben wir doch beim Du, Claudia. Fernsehen und Radio. Es wird nichts mehr gesendet. Das letzte war eine Endlosschleife mit sinnlosen Empfehlungen und irgendwann nicht mehr mal das. Und weil die Telefonverbindungen zusammengebrochen sind, haben wir natürlich auch kein Internet. Die einzige Informationsquelle, die wir haben, ist der Funk. Wir stehen in sporadischem Kontakt mit Überlebenden auf dem Festland und einigen Schiffsbesatzungen, die sich auf See retten konnten. Ich muss mit diesen Leuten sprechen. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich sollte dich erstmal mit den Gegebenheiten hier auf der Insel vertraut machen. Was weißt du über Helgoland, Claudia? Nichts. Eine verregnete Insel in der Nordsee war nicht gerade unter den Top 10 meiner Urlaubsziele. Die Insel ist jedenfalls gerade mal einen Quadratkilometer groß. Rings um Klippen. 50 Meter hoch. Auf der Nord- und Südseite etwas Strand. Da kann man aber wegen dem Seegang nicht baden. Wir sind ungefähr 40 Kilometer vom Festland entfernt. Das schützt uns einigermaßen. Früher haben hier etwa 1300 Einwohner gelebt. Die, die noch da sind, haben sich alle auf das Oberland zurückgezogen. Das ist im Falle eines Angriffs besser zu verteidigen. Angriff? Wer sollte euch hier angreifen? Plünderer zum Beispiel. Wir haben vom Festland nur das Schlimmste gehört. Die Überlebenden haben sich zu marodierenden Haufen zusammengeschlossen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Totale Anarchie. Nicht ausgeschlossen, dass hier mal eine von diesen Horden an Land geht. Und dann? Wir haben Vorkehrungen getroffen. Es gibt nur einen Zugang hierauf. Die Treppe. Alles andere haben wir mit Sprengfallen versehen. Wie zum Teufel kommt ihr hier an Sprengstoff? Im Dritten Reich war Helgoland eine einzige Militäranlage. Wir haben sogar einige funktionstüchtige Waffen gefunden. Eine Handvoll Männer könnte von hier oben eine ganze Armee aufhalten. Marie hat mir erzählt, dass ihr hier Probleme mit der Lebensmittelversorgung habt. Wir arbeiten daran. Wo kommt das Trinkwasser her? Wir haben eine Meerentsalzungsanlage. Noch funktioniert sie. Was ist denn jetzt los? Warum läuten die Glocken? Die paar Leute, die noch hier sind, haben sich wie jeden Tag in der Kirche versammelt. In harten Zeiten wie diesen besinnen sich die Menschen auf die wahren Werte, auf den Glauben. Der Gottesdienst fängt gleich an. Wir sollten zur Kirche. Los, Claudia. Da lernst du auch die anderen kennen. Ich war nie besonders religiös. Das wird sich ändern, Claudia. Glaub mir. Das wird sich ändern. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Vor Gram zerfallen mir Auge, Seele und Leib. Hosianna. In Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre verrinnen im Seufzen. Hosianna. Jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett. Ich überschwemme mein Lager mit Tränen. Hosianna. Grauen ringsum. Sie tun sich gegen mich zusammen. Sie sinnen darauf, mir das Leben zu rauben. Ich aber, Herr, ich vertraue dir. Herr, erhebe dich. Bring mir Hilfe. Denn all meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevlern die Zähne zerbrochen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Gepriesen! Gepriesen sei der Herr, der wunderbar an mir gehandelt und mir seine Güte erwiesen hat zur Zeit der Bedrängnis! Ja, danke für die Zombie-Epidemie. Sind hier alle verrückt geworden? Psst, nicht reden. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute, am 10. Tage des Jahres Null, hat uns der Herr in seiner Gnade eine neue Sünderin zugeführt, auf dass sie errettet werde im wahren Glauben. Halleluja! Schwester aus Sodom, tritt vor. Nun geh schon. Ich? Ja, ja. Nun geh, geh. Wie ist dein Name, mein Kind? Mein Name ist Claudia. Hallo zusammen. Bist du bereit für den einzig wahren Glauben, mein Kind? Für was? Sie ist bereit. Halleluja, Halleluja. So wollen wir denn zur Taufe schreiten. Stopp, Moment mal. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich werde den Teufel tun. Außerdem bin ich schon getauft. Ich bin zwar nicht besonders gläubig, aber ich bin Katholikin. Dann ins Loch mit ihr. Kommen Sie, Sie müssen hier schleunigst verschwinden. Was ist hier? Los, wer zum Teufel sind Sie? Jetzt nicht. Wir müssen hier weg. Wo willst du mit ihr hin, Gunnar? Geh mir aus dem Weg, Olaf. Das wird ein Nachspiel haben. Was war das denn? Standardaufnahmeprozedur. Setz dich erstmal. Knut, ich glaube, die Lady kann einen Tee vertragen. Man wollte sie gerade zum einzig wahren Glauben bekehren und ins Loch werfen. Fuck, der Tee ist in Arbeit. Das Alfred-Wegener-Institut heißt dich willkommen. Institut für was? Für Meeresbiologie. Das Meeresbiologische Institut Helgoland. Zumindest war es das mal. Heute ist es eine Feste der Vernunft inmitten dieses Irrsinns. Dein Tee. Kopke Tee, alop Stee. Danke. Das ist Knut, einer der drei Wissenschaftler, die noch auf Helgoland geblieben sind. Wo sind Sven und Arne? Wieder auf Tauchgang. Werden wohl noch ein paar Tage damit beschäftigt sein, die Ladung zu bergen. Ladung? Das ist egal, das ist jetzt nicht wichtig. Und wer sind Sie? Du kannst ruhig Gunnar zu mir sagen. Wir duzen uns. Ja, ja, genau. Ihr duzt euch hier alle. Wir nennen ihn allerdings Indiana Jones oder einfach nur Indy. Nenn mich noch einmal Indy und ich steck dir dein Mikroskop in den Arsch. Was erwartest du? Du bist der Archäologe. Was macht ein Archäologe auf Helgoland? Eigentlich war ich damit beauftragt, das unterirdische Bunker- und Tunnelsystem der Insel zu erforschen. Oder das, was nach dem Big Bang davon übrig geblieben ist. 1947 haben die Briten hier die größte nicht-nukleare Explosion aller Zeiten veranstaltet. 7000 Tonnen Sprengstoff. Ein Wunder, dass die Insel noch steht. Vor einem Jahr wurde der Eingang zu einem kilometerlangen, verzweigten Bunker- und Stollensystem entdeckt, das die Explosion überstanden hat. Projekt Hummerschere. Die Nazis wollten Helgoland zur Nordseefestung ausbauen, haben die ganze Insel unterhöhlt. Ja, und die unterirdischen Anlagen sind viel größer, als die Briten angenommen haben. Waffenkammern, Versorgungslager, Mannschaftsquartiere zum Teil noch völlig intakt. Seitdem die Seuche ausgebrochen ist, sitze ich hier fest. Zusammen mit den anderen. Mit dem verrückten Prediger und mit diesem wahnsinnigen Olaf, dem selbsternannten Bürgermeister. Der Schönheitschirurg. Ach. Schönheitschirurg? Hat er das gesagt? Olaf hält sich für den Obermacker. Er ist der Obermacker. Der ist ja mit einer Cessna kurz nach dem Ausbruch der Seuche auf dem kleinen Flughafen der Düne gelandet. Er und seine Vasallen, Hans, Marie, der Prediger, waren die Letzten, die die Insel lebend erreicht haben. Also abgesehen von dir. Als klar war, dass die Insel nicht mehr von Versorgungsschiffen angesteuert werden würde, brach hier die große Panik aus. Und einer der Touristen hatte das Virus eingeschleppt. In kürzester Zeit waren ein Dutzend Leute infiziert. Die Lady von Büsum lag noch im Hafen, konnte wegen des Orkans nicht auslaufen. 500 Touristen saßen hier fest. Dazu an die 1300 Helgoländer, die so schnell wie möglich das Festland erreichen wollten. Die Leute haben das Schiff gestürmt. Wollten einfach nur weg. Orkan hin oder her. Die Lady von Büsum war für 500 Leute ausgelegt und war mit fast 2000 Passagieren völlig überladen. Dazu der Sturm. Das Letzte, was wir von dem Kahn gehört haben, war ein Notruf auf halber Strecke zum Festland. Mit Mann und Maus abgesoffen. An die 100 Leute waren noch auf der Insel, als Olaf das Kommando übernommen hat. Jetzt sind es nur noch 50. Zuerst hat er sich zum Anführer wählen lassen. Die Leute waren dankbar für einen, der ihnen gesagt hat, wo es lang geht. Danach haben er und seine Mörderbande einfach alles abgeknallt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Mit den Waffen, die du aus dem Tunnel geholt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch funktionieren nach all der Zeit. Jedenfalls hat er die Insel fest im Griff. Sie haben die Menschen ja erlebt, vorhin in der Kirche. Wie ferngesteuert. Als hätte man sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Was ist mit den Infizierten passiert? Er hat sie zusammengetrieben und in den Zivilschutzbunker gesteckt. 18 Meter unter der Erde. Früher eine Touristenattraktion. Das Loch. Genau. Das Loch. Bist du wach? Hallo. Hallo, nicht wieder einschlafen. Hey. Was? Hey. Was? Nennen Sie mir Ihren Namen und Rang, Soldat. Und, Leutnant Thomsen. Erster Offizier der Gorch Fock. Der Mann am Funkgerät. Hey, wieso bin ich gefesselt? Was soll das? Eine reine Sicherheitsmaßnahme. Erinnern Sie sich? Wir haben miteinander gesprochen. Am Funk. Sie waren das, die verfluchte Schweinehund. Sie haben uns mit Ihren Leuchtfeuern direkt auf einen Riff gelotst. Pass auf, mit wem du sprichst, Kamerad. Das war leider unumgänglich, Leutnant Thomson. Fressen oder gefressen werden. Wir brauchen Ihre Ladung. Ich hoffe, Sie verstehen das. Wir haben fast 200 Menschen auf dem Gewissen, Sie verfluchter Drecksack. Woher kommen Sie? Wieso haben Sie Kurs auf Helgoland genommen? Sind noch mehr von Ihrer Sorte zu uns unterwegs? Fick dich ins Knie, von mir erfahrt ihr gar nichts. Marie? Ja. Mein Name ist Philipp Thomson. Ich bin erster Offizier der Gorchfock. Meine Personenkennziffer lautet... Gut, Sie wollen es wohl nicht anders. Marie, das Skalpell bitte. Ja, hören Sie schon auf. Hören Sie auf. Eigentlich ist es sowieso egal. Also, wir lagen vor Portimao und wurden natürlich sofort nach Kiel zurückbeordert, als die Seuche ausgebrochen ist. Aber als wir da ankamen, war die Lage schon völlig außer Kontrolle. Keine Marineführung mehr. Die Bundeswehr, die Sicherheitskräfte, Polizei, alles nur noch ein chaotischer Haufen. Jeder wollte nur noch seine eigene Haut retten. Naja, und wir dann auch. Ich bin nicht stolz drauf. Wir haben uns bewaffnet, sind an Land und haben so viel Proviant wie möglich an Bord geschafft und dann nichts wie weg. Wieso haben Sie Helgoland angesteuert? Na, wieso? Wir wollten hier erst mal verschnaufen. Überlegen, wie es weitergehen soll, die Lage sondieren. Sie haben von Flüchtlingen geredet, die Sie an Bord genommen haben. Wieso haben Sie das gemacht? Das waren Leute, die mit Schlauchbooten unterwegs waren. Völlig aussichtslos. Wir haben es nicht geschafft, sie zu ignorieren. Wir sind Marine. Also haben wir sie aufgenommen, wenn keine Anzeichen der Infektion zu sehen waren. Trotzdem haben wir sie erstmal unter Deck in Quarantäne gesteckt. Und ja, irgendwer muss das Virus tatsächlich in sich gehabt haben. Oh mein Gott, die Schreie aus dem Frachtraum werde ich nie vergessen. Wie viele Leute waren da unten? An die 100. Die waren da auch noch eingesperrt, als das Schiff gesunken ist. Übrigens, die Sache ist die, diese Dinger, die sind bereits tot. Die ertrinken nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich aus dem Frachtraum befreien und an Land kommen. Ihr seid alle geliefert. Jeder hier auf der Insel ist bereits tot. Ihr wisst es nur noch nicht. Warum seid ihr nicht abgehauen, als Olaf hier seine Diktatur aufgezogen hat? Abhauen? Womit? Alle, die konnten, hatten sich schon mit einem Boot abgesetzt. Bis auf die Ade gibt's hier keinen schwimmenden Untersatz mehr, der es noch bis zum Festland schaffen könnte. Die Ade ist auch nur ein kleiner Forschungskutter und für den Küstenbereich vorgesehen. Mit der kommt man auch nur bei ruhiger See rüber. Und Olaf kontrolliert die Treibstoffvorräte. Im Boot ist nie mehr Sprit als unbedingt notwendig. Seine Cessna ist zwar immer vollgetankt, aber von uns kann keiner fliegen. Wir wüssten eh nicht, wohin. Die Überlebenschance auf dem Festland ist gleich null. Die Durchseuchungsrate beträgt nach unserem letzten Kenntnisstand etwa 70%. Das war vor 2 Tagen, Gott weiß, wie es jetzt aussieht. Wie kommst du auf diese Zahlen? Wir hatten Funkkontakt mit einem Ermittler der UNO, die wohl immer noch von einem französischen Flugzeugträger aus operiert. Ein Typ namens Gary Lane. Der hatte den Auftrag, den Ursprung der Seuche zu finden. Den Patienten Null? Genau. Gary hat gesagt, die ursprüngliche Annahme der WHO, dass es sich um ein mutiertes Tollwut-Virus handelt... Das hat Professor Klein auch gesagt. Professor Klein? Ein Virologe. Er ist tot. Er war derselben Ansicht. Gary hat allerdings gesagt, dass diese Annahme falsch war. Einen Patienten Null gibt es nicht. Er ist davon ausgegangen, dass es sich um eine persistierende Infektion handelt. Also eine Art Schläfervirus. Genau. Ein Virus, das permanent im Menschen verankert ist und unter bestimmten Umständen ausbrechen kann. Sowas wie Herpes. Das würde bedeuten, dass wir alle infiziert sind. Nicht alle. Nur etwa 90% der Weltbevölkerung. Und genau wie Herpes ist das Virus vererbbar, hat Gary gesagt. Es existiert bereits seit Tausenden von Jahren und bricht in unregelmäßigen Abständen immer wieder aus. Das erklärt auch bestimmte archäologische Funde. Nur waren diese Ausbrüche in der Vergangenheit immer lokal begrenzt und konnten schnell eingedämmt werden. Da gab es auch noch keinen Massentourismus und keine Globalisierung. Moment mal, was für archäologische Funde? Ich bin bei meiner Arbeit immer wieder auf merkwürdige Massengräber gestoßen. Meine Kollegen und ich waren aber bislang der Meinung, dass es sich dabei um Ritualmorde oder Fälle von Kannibalismus handelt. Inzwischen bin ich da anderer Ansicht. Ich war zum Beispiel an Ausgrabungen in Vanuatu beteiligt. Wir haben an die 60 3000 Jahre alte Skelette gefunden, bei denen der Kopf abgetrennt wurde. Und zwar, nachdem sie gestorben waren. Ähnliche Funde gibt es in Syrien. Dort hat man vor 10.000 Jahren Leichen wieder ausgegraben, um ihnen den Schädel abzuschlagen. In der Pfalz hat man zum Beispiel die sterblichen Überreste von über 500 Menschen entdeckt, die allesamt bis auf die Knochen abgenagt wurden. Viele hatten eingeschlagene Schädel. Offenbar gab es einen heftigen Kampf. Wir gehen davon aus, dass etwas Ähnliches passiert ist wie jetzt, dass sich die Lebenden gegen die Toten gewehrt und zunächst meist verloren haben. In der Folge wurden die Verstorbenen in der Regel getrennt von ihrem Kopf bestattet. Überall auf der Welt. Völlig unabhängig voneinander. Die einzelnen Kulturen konnten nichts voneinander wissen. Ein ungelöstes Rätsel bis heute. Und du glaubst tatsächlich, dass das alles Ausbrüche von Zombie-Epidemien waren? Nicht das Z-Wort verwenden. Wie tötet man die Toten? Man muss diesen Dingern den Kopf abschlagen oder zumindest zertrümmern. Das Gehirn muss zerstört werden. Und genau das tun die Menschen, wenn die Seuche ausbricht. Seit Tausenden von Jahren. Ich bringe ihn um, das miese Schwein! Ich schwöre bei Gott, ich mach Olaf kalt! Arne, was ist los? Wo ist Sven? Sven ist... Er hat's nicht geschafft! Das ist diesem Wichser scheißegal! Wir werden hier alle krepieren! Jetzt beruhig dich erstmal. Was ist passiert? Wir sind in einen der Laderäume getaucht und haben alles, was wir finden konnten, in die Netze gepackt. Hast du die Kiste alle? Ja. Ich denke, das war's. Das Netz ist voll, ihr könnt hochziehen. Alles klar. Wie viel Sauerstoff habt ihr noch in den Flaschen? Für eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten. Ich denke, wir sollen jetzt abbrechen. Ihr macht weiter! Das ist Wahnsinn. Wir sind schon fast 2 Stunden hier unten. Gegen alle Taucherregeln. Ich scheiße auf die Taucherregeln. Ihr macht weiter. Was ist mit dem Nächsten drauf? Der ist verrammelt. Wir brauchen einen Brecheisen. Ist mit dem Nächsten jetzt unterwegs. Dieser Irre wird uns noch umbringen. Das hab ich gehört. Habt ihr das Eisen? Ja. Ich breche jetzt die Tür auf. Anne, hilf mir mal. Ja. Was? Was? Weißt du, Scheiße, was ist das? Wir sehen ihn aus. Was sind das für... Sven! Das ist... Wir müssen rausgehen. Ja. Wir müssen weg. Ja. Sven! Ja. Sven! Ich konnte ihm nicht mehr helfen. Diese Dinger haben ihn in Stücke gerissen. Ich weiß gar nicht, wie ich da rausgekommen bin. Und Olaf meinte nur dazu, dass ich morgen wieder runter muss. Zusammen mit dir, Knut. Was, mit mir? Das kann er vergessen. Ja, das kann er vergessen. Nichts in der Welt. Du kannst es dir aussuchen, Arne. Das oder das Loch. Sind Sie verrückt? Nehmen Sie die Waffen runter. Tritt zum wahren Glauben über und dir wird nichts geschehen. Ein Prediger mit einer Maschinenpistole. Haben Sie so Ihre Schäflein bekehrt? Doch. Ich hab's dir gleich gesagt, Prediger. Die ist unbelehrbar. Ich sage, wir schmeißen sie zusammen mit den anderen ins Loch. Marie hat recht. Die macht uns nur Ärger. Und den Archäologen hätten wir schon längst verklappen sollen. Wozu ist er überhaupt gut? Olaf, ich mach dich kalt! Oh. Arne! Arne, verflucht! Ihr habt Arne erschossen! Das war unklug, Hans. Arne hätten wir noch gut gebrauchen können. Er hat es provoziert. Kannst du tauchen? Wie sollen wir die restliche Ladung aus der Gosch fortbekommen? Wir haben noch Knut, oder nicht? Das könnt ihr vergessen. Da lasse ich mich lieber gleich erschießen. Moment mal, Gorch Fock? Was ist mit der Gorch Fock? Wir könnten das Wrack bei Flut sprengen. Das Zeug wird dann an Land gespült. Hoffe ich jedenfalls. Das könnte funktionieren. Die Gorch Fock ist hier vor Helgoland gekentert? Gekentert worden, wohl eher. Ihr Irren, habt die Gorch Fock versenkt? Was ist mit der Besatzung passiert? Die sind tot. Entweder ertrunken oder erschossen, habe ich recht? Eine unpopuläre Maßnahme. Aber letzten Endes wir oder die, nicht wahr? Was machen wir jetzt mit denen? Schmeißen wir sie ins Loch? Das eilt nicht. Wir stecken sie erstmal zu Thomsen. Da haben sie Zeit zum Nachdenken. Los, rein da! Finger weg! Das muss Thomsen sein. Die Uniform. Er kommt von der Gorch Fock. Was ist mit ihm? Keine Ahnung, ich sehe ihn mir mal an. Ist er... Nein, er lebt. Er ist nur ohnmächtig. Seht ihr die Prellungen im Gesicht? Die haben ihn zusammengeschlagen. Olaf wird uns alle umbringen. Wir müssen hier weg. Und wie? Selbst wenn wir es hier rausschaffen, das Boot und das Tanklager sind bewacht. Was ist mit der Cessna? Die kann doch keiner von uns fliegen. Ich kann fliegen. Tod. So ein Schiedwetter. Ich främe hier den Arsch ab. Ja, aber was Mut, Dad, Mut. Die Sicherheit gung fair. Sicherheit? Ich scheiß auf die Sicherheit. Ich sag's hier im Vertrauen rein. Mit dem Olaf und seine Bagage hätten wir uns nie einlassen sollen. Den hat uns der Düvel persönlich auf den Hals gehetzt. Oh, sorry, Dad, man nicht so dich. Der soll alle Lieden für Männer ohne Gatt kommen. Soll er mich doch ins Loch stecken? Ich hab die Schnauze aber sowas von voll. Ich geh mal eine Stange abstellen. Sag mal, Hein, ist deine Alte immer noch sauer, weil ich ihr einen Schnaps gesoffen habe? Hein? Scheiße, wo kommt die denn auf einmal her? Hein, lauf nicht weg! Hein! Der Flugplatz liegt auf der Düne. Einen Kilometer vor der Hauptinsel im Wasser. Wie kommen wir da rüber? Wir nehmen eins von den Ruderbooten. Zeit für die Fütterung der Raubtiere. Hans, pass auf, dass sie keine Dummheiten machen. Knut, du nicht. Was soll das? Was habt ihr? Ja, Knut! Schnauze, mitkommen. Aber was ist mit Knut? Der bleibt hier, den brauchen wir noch. Im Gegensatz zu euch. Los jetzt. Ich sah, wie der Himmel sich öffnete. Und siehe, da war ein schwarzes Pferd. Und der auf ihm saß, war mit einem blutgetränkten Gewand bekleidet. Und er rief, gefressen werden soll das Fleisch von den Sündigen, den Abtrünnigen und von all jenen, die sein Wort nicht anerkennen und Unfriede stiften unter den Gläubigen. Hosianna. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabsteigen, und in seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Halleluja! Halleluja! Und er warf sie in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit sie die Völker nicht mehr verführen konnten. Und ihr Fleisch ward gefressen von den Toten. Hosianna! Und die Toten kamen nicht mehr zum Leben, sondern blieben bei den Frevlern in der Dunkelheit tief unter der Erde. Halleluja! Halleluja! Und über jene, die über sie richteten, hatte der zweite Tod keine Gewalt, denn dieser ward besänftigt durch das Fleisch der Gerichteten. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! So sprecht denn nun. Was soll geschehen mit jenen, die stehen am Pranger des Herrn? Ins Loch, ins Loch, ins Loch, ins Loch, ins Loch! Den Dorn sind ohne Wolken. Den Dorn. Was hat er? Er sagt, die Toten sind an Land gekommen. Hein, und wir sind alle erledigt. Was machst du hier? Du solltest Wache am Strand schieben. Wo ist Ansgar? Tja, hoher Ansgar fräten. Sie haben Ansgar gefressen. Aber es haben abäden. Kein Grund zur Panik, meine Brüder und Schwestern. Schick ein paar Mann an die Treppe, Marie. Gib ihnen Waffen. Und denk dran, immer auf den Kopf zielen. Ihr Bastarde. Was machen wir mit denen? Du hast das Urteil gehört. Schmeißt sie ins Loch. Hans, ein, begleitet unsere Gäste zu ihrem neuen Domizil. Tja, aber... Und hör endlich auf, dieses grauenhafte Kauderwelsch zu sprechen. Lecken Pepper, Olaf. Min Halunder, Nordigmenene. So, Freunde. Das ist das Ende der Fahnenstange. Ich hoffe, ihr amüsiert euch gut da unten. Genug Gesellschaft habt ihr jedenfalls. Das mag ich nicht mehr. Lord John Frey, Hans, oder ich stieg dir den Berfterkant weg. Auf einmal wird er aufmüpfig. Den Arsch willst du mir wegschießen? Vielleicht solltest du vorher entsichern. Was? Oh, Idiot. Fällt auf den dämlichsten Trick der Welt rein. Gunnar, du nimmst den Schlüssel. Schließ auf. Und jetzt aufmachen. Hein, du kannst dich gleich deinen neuen Freunden anschließen. Es ist stockdunkel. Wenn wir nicht sehen können, können die uns auch nicht sehen. Wie viele von den Dingern sind hier unten? Keine Ahnung. Vielleicht 30. Vielleicht mehr. Das war's dann wohl. Noch haben sie uns nicht bemerkt. Das kann nur geben. Psst, seid mal leise. Hört ihr was? Nee, nichts. Eben. Irgendwas stimmt nicht. Denn hier kann ein Feuerzeug. Ich hab Streichholz. Wo ist Hein? Im Loch mit den anderen. Was? Wieso? Er hat plötzlich sein schlechtes Gewissen entdeckt. Wollte den anderen helfen. Hat mit dem Gewehr auf mich gezielt. Die Lage gerät hier langsam außer Kontrolle. Was, Marie? Hält mit ein paar Männern die Treppe. Der Rest dieser Feiglinge hat sich in die Kirche verzogen. Wir sollten sie einfach niederbrennen, mitsamt dem ganzen Pack darin. Dann wären wir auch den Prediger los. Immerhin hat er uns mit seinen Bibelsprüchen geholfen, die Leute hier im Zaum zu halten. Wo willst du hin? Zur Treppe, was sonst? Die Sache hier ist gelaufen. Ich habe mit Marie schon darüber geredet. Wir hauen ab. Hier trennen sich unsere Wege. Schade nur, dass du hier ohne mich nicht wegkommst. Ich bin der Mann, der fliegen kann. Schon vergessen? Ich scheiß auf dich. Wir schnappen uns das Boot. Das kann ich nicht zulassen. Und was willst du dagegen machen? Mich erschießen? Du sagst es. Oh, ich bin im Arsch. Scheiß Viech hat mich erwischt. Seit wann sprichst du Hochdeutsch? Oh, Lümmer, ich lasse mir auch von Olaf nicht vorschreiben, wie ich zu schnacken habe. Da kommen noch mehr. Ich lock sie weg. Ich bin sowieso schon tot. Sieh zu, dass ihr in einen der Schutzräume kommt. Hey, Jim, dear. Jim, komm mal den Boss, Baby. Hier, Benek. Hau schon ab. Los, da lang. Den Gang runter. Ich kenne die Anlage wie meine Westentasche. Haltet euch an mir fest. Hier, links, da müsste es sein. Ja, los, rein jetzt, hier. Hier unten haben die Helgoländer den letzten Bombenangriff auf Deutschland erlebt. April 45. Als sie wieder nach oben kamen, war die Insel ein Trümmerfeld. 7000 Bomben in anderthalb Stunden. Ja. Die Vorstellung, hier unten verschüttet zu werden, lebendig begraben, nicht mehr rauszukommen. Tja, so wie wir. Immerhin haben wir ein Plumpsklo. Das ist die einzige Möglichkeit. Die Aborte sind mit den Entwässerungsschächten der Insel verbunden. Ich soll mich in ein Loch zwängen, in das andere reingeschissen haben? Hier hat seit 45 niemand mehr geschissen. Also los, worauf warten wir noch? Und? Wo ist Hans? Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. War wohl doch keine so gute Idee, die Gorch Fock zu versenken. Wo sind die anderen? Die Feiglinge sind abgehauen. Allein können wir die Treppe nicht halten. Ich habe kaum noch Munition. Wir müssen hier weg. Da ist wohl eins von den Biestern in eine Sprengfalle gelaufen. Auch so eine grandiose Idee von dir. Die Treppe können wir nicht nehmen, wenn wir uns absetzen wollen. Und über einen anderen Weg fliegen wir in die Luft. Dann müssen wir die Insel wohl halten. Thomsen hat von 100 Infizierten gesprochen. Mit denen sollte man doch fertig werden. Bist du blind? Wenn die Wirte erstmal auf dem Oberland sind, sind wir erledigt. Das war meine letzte Kugel. Der Prediger hat eine Karte. Er weiß, an welchen Stellen die Sprengladungen liegen. Was? Wir müssen zur Kirche. Und Hans? Hans ist bestimmt auch da. Oh. Das hier sind die Entwässerungsschächte. Wir müssen bloß noch dem Luftzug nachgehen. Also? Wie hat es dieser Irre eigentlich geschafft, die ganze verdammte Insel unter Kontrolle zu bringen? Hat sich denn niemand gewehrt? Nein, vom Festland kam eine Katastrophenmeldung nach der anderen. Und eine schlimmer als die andere. Moment. Hier lang. Und den Menschen, die auf der Insel zurückgeblieben sind, ist klar geworden, dass sie nirgendwo mehr hingehen konnten. Dass sie früher oder später verhungern würden. Alte Rivalitäten sind dann ausgebrochen, die Leute sind sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. Ja, und dann kam der Mann mit dem Plan. Genau. Olaf hat in all dem Chaos den Überblick behalten. So hat es zumindest ausgesehen. Er hat eine Treibjagd auf die Infizierten organisiert, die Vorräte rationiert, das Oberland abgesichert, den Leuten eine Aufgabe gegeben. Und Hoffnung. Auch wenn die Welt untergeht, wenn alle an einem Strang ziehen, kann man es schaffen. Das war Olafs Message. Soweit klingt das ja auch ganz gut. Das fanden die Leute auch, aber nicht alle waren mit seinem, sagen wir mal, Führungsstil einverstanden. Was mit denen passiert ist, das könnt ihr euch ja denken. Und welche Rolle hat der Prediger bei dem Ganzen gespielt? Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Sie sagen es, Thompson. Die Menschen haben seine kruden Heilsverkündigungen aufgesogen wie ein ausgetrockneter Schwamm. Der Prediger und Olaf, das war die perfekte Kombination. Zusammen haben sie es geschafft, eine Art Massenpsychose auszulösen. Anders lassen sich die Vorgänge hier gar nicht erklären. Ist es noch weit? Prediger! Lass uns rein! Ich bin's, Olaf! Mit Marie! Und wer schützt die Treppe? Keiner. Die Feiglinge sind abgehauen. Und wir haben kaum noch Munition. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie hier sind. Und dann sollten wir weg sein. Wir brauchen den Minenlageplan. Wo ist Hans? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, er wäre hier, Olaf. Vielleicht hat er sich alleine abgesetzt. Oder hat es versucht und ist in die Luft geflogen. Hans würde nie ohne mich gehen. Und er ist auch kein Trottel, der sich blindlings in ein Minenfeld stürzt. Wir müssen ihn suchen. Dafür bleibt keine Zeit. Prediger, den Plan. Und dann nichts wie weg. Ich komme nicht mit. Was? Ja. Ich bleibe bei meiner Gemeinde. Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen. Hans hatte recht. Du bist wirklich völlig übergeschnappt. Ach. Gib mir den Plan. Ach, du hast Hans also noch gesprochen? Wo? Ich hab ihn nicht gesehen. Wie oft denn noch? Lass mich doch mit diesem Weichei in Ruhe. Du lügst doch. Wo ist er? Er wollte sich absetzen, statt die Insel zu verteidigen. Wir befinden uns im Krieg. Wer desertiert, wird erschossen. Ach, du mieses... Das würde ich nicht tun. Im Gegensatz zu dir habe ich noch Kugeln im Lauf. Entweder komm mit oder stirb hier mit den anderen. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ist es besser, wenn du vorgehst. Wer weiß, ob der Plan korrekt ist. Du benutzt mich als Minenhund. Hier. Der Plan ist korrekt, Marie. Keine Sorge, dir wird nichts geschehen. Und jetzt geht. Ich habe meine tägliche Andacht zu halten. Endlich. Frische Luft. Los, weiter. Wir müssen zur Mole. Gunnar? Ja? Was ist mit Knut? Der Mann muss selbst sehen, wie er klarkommt. Er hat recht. Ihr seid doch Freunde, oder nicht? Wir können ihn doch nicht einfach hier zurücklassen. Sven und Arne waren auch meine Freunde und ich konnte ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es zurück aufs Oberland schaffen, die haben Waffen, wir nicht. Wir können von Glück sagen, wenn uns keiner von den Infizierten erwischt. Tut mir leid, Lady, aber wir haben keine Wahl. Entweder er bleibt zurück oder wir sterben alle. Mir gefällt das genauso wenig wie dir, aber so ist nun mal die Situation. Was ist eine Scheißsituation? Da vorne ist die Mole. Keine Infizierten zu sehen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zur Kirche. Hört ihr, der Prediger läutet die Glocken. Sie werden von dem Geräusch angelockt. Schnappen wir uns das Ruderboot und dann nichts wie rüber zur Düne. Daraus wird nichts, meine Lieben. Nun sieh dir dieses Gesicht an. Marie, im Zaun entflammt, kommen die Wangenknochen erst richtig zur Geltung. Fick dich ins Knie, Olaf. Riech ich da etwa Ärger im Paradies? Nach was sieht es denn aus, Gunnar? Das Schwein hat Hans erschossen. Und mich braucht er vermutlich nur noch zum Rudern. Aber nicht doch, meine Liebe. Ich nehme die Ade. Das ist viel komfortabler. Und ihr vier hier werdet sicher schnell Freundschaft schließen. Knut! Gott sei Dank! Wie bist du da rausgekommen? Knallen Sie das Schwein ab, Knut! Der älteste Trick der Welt! Soll ich mich jetzt umdrehen? Darauf falle ich nicht rein. Manchmal sind die ältesten Tricks die besten. Verdammt. Wer hat dich freigelassen? Dein alter Kumpel, der Prediger. Und er war so nett, mir eine Waffe in die Hand zu drücken. Das Gewehr, Olaf. Her damit. Er hat noch eine Pistole. Die nehme ich. Und wo wir gerade dabei sind, den Schlüssel für die Cessna. Dann müssen wir das Ding nicht kurz schließen. Der wird euch nichts nützen. Ohne mich kommt ihr hier nicht weg. Was soll das heißen? Er hat das Flugzeug mit einer Sprengladung versehen. Wenn ihr damit startet, geht ihr hoch. Und da nur ich weiß, wie man das Ding entschärft, haben wir wohl eine Pattsituation. Ich würde eher sagen, ein Mexican Standoff. Hans, du lebst. Mehr oder weniger. Es hat mich übel erwischt, aber bevor ich abtrete, nehme ich das Schwein mit über den Jordan. Hans, ich... Oh! Oh! Ich treffe, wenn ich schieße. Oh. Hans! Marie, ich... Nein. Oh, Hans, nein, du darfst nicht sterben. Nein. Das Miststück hat ja richtig Gefühle. Ohne Olaf bleibt uns wohl nur noch die Ade. Los, wir tanken sie voll und dann nichts wie weg hier. Knut! Knut, was ist los? Ich bleibe hier. Was, aber warum? Ich wurde auf der Treppe gebissen. Geht. Ich mach die Leinen los und genieße dann noch ein bisschen den Sonnenaufgang. Ich störe ja nur ungern, aber der Schuss hat wohl einige von unseren Freunden angelockt. Prediger und seine Gemeinde. Die sehen ziemlich angefressen aus. Aufs Boot, schnell! Wo ist das Miststück abgeblieben? Marie? Keine Ahnung, ist egal jetzt. Das Miststück will ohne uns abhauen. Scheiße, Scheiße, mein Arm! Die nächste Kugel geht in den Kopf! Knut! Los, oh mein Gott, Knut! Wie wäre es, wenn mich mal jemand losbinden würde? Immerhin sitzen wir alle in einem Boot. Halt die Klappe, Miststück. Leute, ich bekomme hier was über Funk rein. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle. Das schwimmende UNO-Hauptquartier, von dem Gary erzählt hat. Unsere Position ist derzeit 59 Grad 6 Minuten Nord, 3 Grad 8 Minuten 17 Sekunden Ost. Das ist vor der norwegischen Küste. Etwa 250 Seemeilen von hier. Seid doch mal ruhig. Wenn Sie sich an Bord eines Schiffes oder Flugzeuges befinden, mit dem Sie unseren derzeitigen Standort erreichen können, wir bieten Ihnen eine sichere Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung und militärischen Schutz. Over. Hallo, Charles de Gaulle. Hier ist die Ade. Charles de Gaulle, hier ist die Ade. Können Sie mich hören? Over. Sie antworten nicht. Wir können Sie zwar empfangen, aber unser Sender hat nicht genügend Reichweite. 250 Seemeilen. Schaffen wir das mit einer Tankfüllung? Ja, kaum. Aber vielleicht kommen wir nah genug an, damit Sie uns empfangen können. Wenn wir in Küstennähe bleiben, finden wir vielleicht noch eine Möglichkeit zum Auftanken. Eine Menge vielleicht. Wir wissen doch gar nicht, ob die de Gaulle dort bleibt, wo sie jetzt ist. Ich denke, das werden wir herausfinden. Oder hat jemand eine bessere Idee? Nicht? Na dann, Kurs Nordost. Soweit die Planken tragen. Die Infektion 2, die Insel, von Robert Weber. Es sprachen Claudia Luise Helm, Olaf Viktor Neumann, Hans Norman Matt, Marie Janina Sachau, Gunnar Torben Kessler, Knut Winfried Peter Goos, Thomsen Matthias Lea, Prediger Thomas Balu Martin, sowie Patrice Cuvier, Richard Hucke, Volker Lippmann, Harald Mack und Philipp Scheppmann. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.